Kapitel 25. Die Vision. Da wären wir. Ich geh dann mal. Du bringst den Almanach am besten gleich zu Korkalom. Überarbeite dich bloß nicht. Keine Angst, darauf achte ich sogar sehr. Talas lachte, zündete sich einen Stängel Sumpfkraut an und schlenderte davon. Ich machte mich unterdessen auf den Weg zum Alchemielabor. Den Göttern sei Dank habe ich das alles dann hinter mir, dachte ich, während ich die Leiter zu Kalom hinaufstieg. Endlich! Nun ist alles bereit, sagte der Guru zufrieden, als er mir das Buch aus den Händen gerissen hatte. Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Wollte ich wissen. Ach ja, richtig. Danke. Ich meinte eine handfeste Belohnung. Also gut. Kalom reichte mir widerwillig einen kleinen Beutel Erz. Hier, das soll deine Gier nach Erz befriedigen. Ein wenig wütend nahm ich den Beutel entgegen, in dem nicht mehr als 30 Erz sein konnten. Doch ich wollte meinen Auftrag nicht so kurz vor seiner Vollendung versauen, und so sagte ich nichts. Wird die Anrufung jetzt endlich stattfinden? Fragte ich. Die Verarbeitung des Sekrets geht sehr schnell vonstatten. Natürlich wissen wir nicht, wie lange es dauert, den Fokus aufzuladen. Aber wenn es nicht so lange dauert, kann die Anrufung schon in 2 Tagen um Mitternacht stattfinden. Trotz der Mücken und obwohl ich mich gerne im alten Lager ausgeruht hätte, beschloss ich, diese Zeit im Lager zu verbringen. Nach all diesen Strapazen wollte ich auch an der Anrufung teilnehmen. Vielleicht würde ich ja sogar Miltons Bitte nachkommen können. Nach den seltsamen Ereignissen um Nyras und die Goblins war ich mir nicht mehr ganz so sicher, dass nichts passieren würde und war auch recht gespannt auf die Anrufung. Kalom war darüber zwar nicht sehr erfreut, doch nach allem, was ich für das Lager getan hatte, erlaubte mir Iberion, an der Anrufung teilzunehmen. Nicht zuletzt, da ich den Templerführer Kor'Angar offenbar als Fürsprecher gewonnen hatte. Er war sehr beeindruckt von meinen Taten und traute mir nun. In den kommenden 2 Tagen herrschte im Lager geschäftiges Treiben. Kalom hatte sich sogar dazu herabgelassen, sich von einigen Novizen assistieren zu lassen, um das Sekret schneller verarbeiten zu können. Novizen waren in die beiden anderen Lager geschickt worden, um alle dort befindlichen Sektenspinner zu benachrichtigen. Die Krauthändler und Prediger, die Boten und selbst die Templer, die in der Arena des alten Lagers für den Ruhm des Schläfers kämpften. Alle anderen Novizen, egal welchen Ranges, waren zur Ernte und Verarbeitung von Sumpfkraut abkommandiert worden. Selbst Schüler der Gurus, wie Lester oder Yoru, mussten mithelfen. Die Baals verzichteten vollkommen darauf, die Novizen in den Lehren des Schläfers zu unterrichten. Der Platz, auf dem das Sumpfkraut für gewöhnlich verarbeitet wurde, reichte schon gar nicht mehr aus, und Bal-Orun, der Aufseher der Krautstampfer, musste sich von anderen Gurus bei seiner Aufgabe helfen lassen. Statt den üblichen 2 Sumpfkrautsammlertrupps gab es nun 5. Und die Templer hatten alle Hände voll zu tun, die Novizen vor den gefährlichen Sumpfhaien zu schützen. Da Lester und die anderen Novizen zu tun hatten, schlenderte ich dieser Tage durchs Lager, das merkwürdig leer und ausgestorben wirkte. Kein grüner Rauch, der von zahlreichen Wasserpfeifen aufstieg, keine trainierenden Templer, keine auf Hochtouren arbeitende Schmiede und keine Lehren des Schläfers, die von einem fanatischen Guru vorgetragen wurden. Am Mittag des 2. Tages zogen sich die Gurus für knapp 2 Stunden in den Tempel zurück, um den Fokus aufzuladen. Das Ritual ging anscheinend ohne jeweilige Schwierigkeiten vonstatten. Am Abend dieses Tages sammelten sich alle auf dem Tempelplatz, der nun fast von Menschen überlaufen war. Auch ich hatte mich hier eingefunden. Ich stand mit Lester neben einen der Säulen mit den Messingschalen darauf, in denen nun große Feuer brannten und unterhielt mich mit ihm. Wir waren nicht die Einzigen. Auf dem ganzen Platz herrschte aufgeregtes und erwartungsvolles Gemurmel. Als es schließlich dunkel wurde und auch die Erzbrocken auf den Holzpfählen zu leuchten begannen, liefen die Baals über den Platz und begannen, alle nach bestimmten Mustern und Symbolen aufzustellen. Wobei auch der Rang und die geistige Kraft der einzelnen Personen beachtet wurden. Der wichtigtuerische Baltyron scheuchte mich davon, als er an uns vorbeikam, da ich, wie er sagte, die Schwingungen stören würde. Du kannst dich glücklich schätzen, dass es dir überhaupt gestattet ist, der großen Anrufung beizuwohnen. Geh an den Rand des Platzes, wo du keinen Schaden anrichtest. Ein wenig wütend verabschiedete ich mich von Lester und ging zu einer der halb zerfallenen Mauern, gegen die ich mich nun lehnte. Als alle aufgestellt worden waren, wurden Flaschen mit Crawler-Elixier und Sumpfkrautstängel verteilt. Die Novizen, Templer und Gurus nahmen die Drogen zu sich. Eine große grüne Rauchwolke stieg in Richtung der Baumwipfel auf, als alle ihr Sumpfkraut rauchten. Dann warteten wir. Von fern drang das Rauschen des Meeres an unser Ohr, das Geräusch der sich sanft im Abendwind wiegenden Baumwipfel, das Gesumme der Mücken, das Gequake der Frösche und das rührende Gebrüll der mächtigen Sumpfhaie. Schließlich war es soweit. Mitternacht. Drei Gestalten traten aus dem Tempel und schritten langsam die große Treppe hinunter. In der Mitte lief Iberion, den aufgeladenen Fokus in Händen. Das Artefakt war nun nicht mehr mit grauem Rauch angefüllt, sondern leuchtete in einem starken, hellen Blau. Zur Rechten des Erleuchteten schritt mit erhabenem Gesichtsausdruck Kor Kalom. Zu seiner Linken Kor Anga mit festem Schritt. Die drei Führer der Bruderschaft traten auf das große Podest, das die Treppe teilte, und liefen bis zu seinem Rand, wo sie stehen blieben. Kalom und Anga etwas hinter Iberion. »Meine Brüder!« rief der oberste Guru mit lauter Stimme, die ihren rauchigen Unterton, trotz alledem nicht verloren hatte, über den Platz. Es wurde still. Die wenigen, die noch geredet hatten, wandten nun wie alle anderen ihren Blick zu den drei Männern auf dem Podest hinauf. »Die lange Zeit des Wartens hat nun endlich ein Ende«, fuhr Iberion fort. »Der Schläfer in seiner unermesslichen Weisheit hat uns an diesen Ort geführt, um sein Erwachen zu bekunden. Nun wird er uns belohnen, denn wir sind seine Erwählten und sein Weg ist der Weg in die Freiheit. Der Schläfer, erwache!« Und mit diesen Worten stieß Iberion den Fokus über seinen Kopf. Die Sektenspinner auf dem Platz nahmen seinen Ruf auf und wiederholten ihn in einer Art Sprechgesang. Der Schläfer erwache! Der Schläfer erwache! Der Schläfer erwache! Ihren Stimmen war der starke Drogenkonsum vor der Anrufung deutlich anzumerken. Das Licht des Fokus wurde nun immer heller. Schon jetzt überstrahlte es Iberions gesamtes Gesicht. Wie in Trance wiegten sich die Sektenspinner im Takt ihres Sprechgesangs. Der Schläfer erwache! Der Schläfer erwache! Der Schläfer erwache! Das Licht leuchtete inzwischen so hell, dass Iberion nicht mehr zu sehen war. Es war nicht mehr bläulich, sondern weiß. Die Sektenspinner wurden immer schneller. Das Licht überstrahlte nun auch Kalom und Anga. Obwohl es strahlend hell war, konnte ich mühelos hineinsehen, ohne auch nur zu blinzeln. Die Sektenspinner sanken auf die Knie und warfen sich vor das Podest zu Boden. Das gesamte Podest wurde nun von dem Licht überstrahlt. Die Sektenspinner wirkten wie hypnotisiert und die Worte schienen sich in ihren Mündern zu überschlagen. Das Licht überstrahlte nun auch den ganzen Tempel, den Berg, den Wald, das Meer, den Sumpf, alles. Es war still. Nicht das kleinste Geräusch war zu hören. Kein Sprechgesang. Kein Meeresrauschen. Kein Blätterrascheln. Und auch keine Geräusche der Tiere aus dem Sumpf. Nur Stille. Um mich herum war nichts als strahlendes weißes Licht. Heller als alles, was ich je gesehen hatte, und doch nicht unangenehm. Ich war ganz allein. Dann plötzlich tat sich vor mir ein Fenster in dem Licht auf, das langsam größer wurde. Ich konnte eine alte Halle, die schwach von einigen Fackeln an den Wänden erleuchtet wurde, erkennen. Das Fenster wurde größer und größer. Ich schien darin zu verschwinden. Und dann, plötzlich, nahm das Bild alles um mich herum ein und ich stand am Anfang der großen Halle. Ich überquerte die Halle. Es war, als würde jemand anderes meine Schritte lenken. Am Ende der Halle stand ein steinerner Altar. Ich ging immer weiter auf den Altar zu. Eine massige Gestalt stand davor. Sie hatte mir den Rücken zugekehrt und schien zu beten. Ich trat näher an sie heran. Plötzlich schien sie mich zu bemerken und wirbelte herum. Sie starrte mir geradewegs in die Augen, grinste mich an. Das Gesicht der Gestalt erinnerte mit der flachen, runzligen Stirn, der knolligen Nase, der dicken Unterlippe, den fehlenden Augenbrauen und dem weit hinten liegenden Haaransatz ein wenig an einen Affen. Doch welcher Affe hatte zwei solche kleinen, aus Knorpel bestehenden Ohren, die wie zwei kleine Hörner aus der Seite seines Kopfes ragten? Welchem Affen ragten die beiden unteren Eckzähne so aus dem Mund? Und welcher Affe hatte zwei schwarze Augäpfel mit roten Pupillen? Nein, dies war kein Affe. Dies war die furchteinflößende Fratze eines Orks, der mir mit festem Blick in die Augen starrte und mich schief angrinste. Es war, als würde ich von diesem Schrei plötzlich und unsanft aus einem Traum gerissen. Ich sah gerade noch, wie Iberion auf dem Boden des Podestes aufschlug und der Fokus nun wieder matt und kraftlos klappernd neben ihm landete. Koranga fiel sofort neben Iberion auf die Knie und stützte seinen Kopf mit den Händen ab. Meister, was ist geschehen? Fragte er besorgt. Ja, Meister, was ist geschehen? Fragte Kalom mit leicht höhnischem Unterton und blickte mit vor der Brust verschränkten Armen auf Iberion hinab. Es war, als wären alle aus einer Trance erwacht. Sofort brach Unruhe auf dem Tempelplatz aus. Einige schienen verwirrt, andere aufgeregt, wieder andere misstrauisch. Ja, was ist mit ihm? Rief jemand. Genau, er wollte uns doch den Weg in die Freiheit zeigen. Was ist damit? Gemurmel brach auf dem Platz aus und andere riefen ebenfalls zu dem Podest hinauf. Ruhe! Donnerte Koranga mit gebieterischer Stimme und erhob sich langsam. Sofort erstarben die Rufe und das Gemurmel. Fest steht, der Weg in die Freiheit führt über die Orks, erklärte der Tempelführer. Was soll das heißen? Rief einer. Sollen wir etwa gegen diese Monster kämpfen? Koranga schüttelte den Kopf. Euch hat der Schläfer nicht ausersehen. Ihr Novizen könnt für uns beten. Zwei Templer schleiften den bewusstlosen Iberion in den Tempel. Koranga, Korkalom und die Bals folgten ihnen. So hatte sich wohl keiner, ob er nun an den Schläfer glaubte oder nicht, die Anrufung vorgestellt. Sofort fingen alle wieder an zu murmeln und zu tuscheln. Viele liefen verwirrt umher und sprachen andere an, die genauso wenig wie sie wussten, was passiert war. Einige waren verängstigt und unterhielten sich darüber, was mit Iberion war und ob sie den Schläfer entzürnt hätten. Wieder andere waren offenbar vom Glauben abgefallen, sofern sie überhaupt je richtig an den Schläfer geglaubt hatten. Als ich mich durch die Menge kämpfte und nach Lester suchte, hörte ich hier und da aufmüpfiges Getuschel. Ein Novize stieg sogar auf die Plattform in der Platzmitte und begann eine Rede, wonach man sie alle betrogen hatte und man die Gurus stürzen müsse. Stattdessen wurde er jedoch selbst gestürzt, und zwar von der Plattform. Doch fragte ich mich, ob das in ein paar Stunden nicht anders aussehen würde, wenn nichts passierte. Die Templer waren nur noch wenige, und bei weitem nicht alle von ihnen bemühten sich, für Ordnung zu sorgen. Viele verhielten sich ähnlich wie die Novizen und führten aufgeregte Gespräche. Endlich fand ich Lester. Wir wären beinahe zusammengeprallt. Offenbar war er auch auf der Suche nach mir gewesen. »Lester, da bist du ja. Hast du auch diesen Ork in der Halle gesehen?« fragte ich aufgeregt. »Den hat jeder gesehen, aber ich habe mich gefragt, ob du ihn auch gesehen hast. Immerhin bist du kein Diener des Schläfers und hast dich nicht auf die Anrufung vorbereitet. Was glaubst du, ist geschehen?« »Ich habe keine Ahnung. Vielleicht waren die geistigen Anforderungen einfach zu hoch für Iberion und der Schläfer hätte uns den Weg in die Freiheit noch gezeigt.« »Du glaubst jetzt an den Schläfer?« »Nach all dem, wie könnte ich da nicht an ihn glauben? Fragt sich nur, ob er der ist, wofür er gehalten wird. Aber wir müssen wohl erst abwarten, was mit Iberion ist. Ich hoffe nur, dass er schnell wieder auf den Damm kommt.« Wie die anderen auf dem Platz sprachen wir aufgeregt weiter über das Geschehene. Es verging wohl knapp eine halbe Stunde. Dann traten Kor Anga, Kor Kalom und die Bals wieder auf das Podest. »Iberion ist ohnmächtig, doch es geht ihm gut«, verkündigte Kor Anga. »Ich weiß, dass die Vision anders ausgefallen ist als erwartet, aber wir dürfen den Glauben nicht verlieren. Der Schläfer wird uns in die Freiheit führen und seine Weisheit ist groß. Die Vision war ein Zeichen.« Es gab noch immer aufgeregtes Gemurmel, doch laute Rufe blieben diesmal aus. »Die Vision zeigte eindeutig einen Ork in einer Halle«, fuhr Kor Anga fort. »Die Vision zeigte eindeutig einen Ork in einer Halle. Wir werden Baal Lukor daher mit 10 Templern in den nahen Ork-Friedhof entsenden. Die Orks haben dieses alte Höhensystem, in dem sie einst ihre Toten bestatteten, schon lange vor der Barriere verlassen. Doch dort soll unsere Suche beginnen. Betet für Baal Lukor und seine Templer, denn sie suchen nach dem Weg in die Freiheit. Der Schläfer wird sie behüten.« Es schienen keineswegs alle überzeugt, doch die Lage beruhigte sich ein klein wenig. Baal Lukor stieg vom Podest herab und suchte sich 10 Templer zusammen, mit denen er das Lager dann verließ. Die anderen Gurus und Templer versuchten für Ruhe zu sorgen. Kor Anga und Kor Kalom verschwanden in den Tempel, vor dem sich nun wieder 2 Templer postierten. Die Novizen führten ihre Gespräche weiter. Doch da allein der Weg zum Orkfriedhof und zurück knappe 2 Stunden dauerte, die Suche nach einem Zeichen vom Schläfer sicher einige Zeit in Anspruch nehmen würde und es auch nicht danach aussah, dass Iberion sich bald erholte, zogen sich nach und nach alle in ihre Hütten zurück. Und schließlich legten sich Lester und ich ebenfalls schlafen. Es hatte wohl noch keine Nacht in der Kolonie gegeben, nach der ich mich so wenig für meine Träume über Xardas interessiert hatte. In der Bruderschaft herrschte eine merkwürdige Stimmung. Niemand arbeitete und es gab auch niemanden, der die Novizen dazu antrieb. Die Gurus predigten nicht und selbst die zahlreichen Leute, die Sumpfkraut rauchten, fehlten. Nur hier und da rauchte der eine oder andere einen Stängel zur Beruhigung. 2 Novizen hatten das Lager über Nacht verlassen und sich wohl einem anderen angeschlossen. Die anderen Lagermitglieder warteten. Die Stimmung war dabei gedrückt und gespannt zugleich. Selbstverständlich konnte ich nach alledem nicht einfach ins alte Lager zurückkehren. Ich musste wissen, wie die Sache ausging. Doch dafür musste ich mich noch gedulden. Denn weder änderte sich Iberions Zustand, noch kam Baal Lukor zurück. Bis zum Nachmittag nach der Anrufung tat sich nichts. Dann tauchte ein Novize bei Lesters Hütte auf und rief mich in den Tempel. Verwundert folgte ich der Aufforderung. Diesmal gab es keine Räucherstäbchen und kein Sumpfkraut, das in großen Schalen verbrannt wurde. Doch der Geruch hing noch immer schwach in der Luft. Auf den ersten Blick schien der Tempel leer und die Haupthalle war das auch. Erst als ich an den Altar getreten war, entdeckte ich Koranga in einem der kleinen Räume hinter dem Altar. In dem Raum gab es nichts außer ein Bett und einem Stuhl. In dem Bett lag der immer noch bewusstlose Iberion. Anga saß auf dem Stuhl daneben und wachte über ihn. Er hatte seit der Anrufung kein Auge zugetan, doch die Müdigkeit war ihm nicht anzumerken. Irgendwie bewunderte ich den Templer für seine Treue und Standhaftigkeit. Ganz anders als Kalom, der am Vorabend ziemlich schnell in seine Hütte verschwunden war und sich dort schlafen gelegt hatte. Du wolltest mich sprechen? Ja, ich habe eine Aufgabe für dich. Ich weiß, dass ich dir nichts befehlen kann, doch du hast unserem Lager große Dienste erwiesen. Und ich traue dir. Außerdem gibt es niemand anderen, der diesen Auftrag erfüllen könnte. Die Hälfte unserer Templer starb in der Mine des alten Lagers. Seitdem gibt es nur noch 2 Dutzend von uns und nun, da 10 von ihnen mit Baluko in den Orkfriedhof gegangen sind, kann ich hier niemanden mehr entbehren. Das Lager muss auch weiterhin vor den Kreaturen aus dem Sumpf beschützt werden. Und was ist mit dir selbst? Fragte ich. Du bist doch der Anführer der Templer. So gerne ich meinen Männern zu Hilfe eilen würde. Meine Aufgabe ist es, den Erleuchteten zu schützen. Außerdem muss sich jemand um das Lager kümmern, solange Iberion ohnmächtig ist. Kalom. Koranga seufzte abermals. Also gut, ich helfe dir, sagte ich. Warum, wusste ich selbst nicht. Vielleicht hatte ich Mitleid mit diesem Mann. Vielleicht fing ich auch selbst langsam an den Schläfer zu glauben und wollte einige Antworten. Vielleicht war es auch nur, weil mir klar war, dass Raven mir befohlen hätte, Koranga zu helfen und wütend gewesen wäre, hätte ich es nicht getan. Auch wenn mein Auftrag mit der Anrufung genau genommen beendet war. Ich danke dir, sagte der Templerführer erfreut. Wie du weißt, haben wir Baluko und 10 Templer in den Orkfriedhof gesandt. Und wie du sicher auch weißt, sind sie bis jetzt nicht zurückgekehrt. Ich weiß nicht, ob sie bei ihrer Suche auf ein Hindernis gestoßen sind oder ob ihnen etwas zugestoßen ist. Doch ich bitte dich, es herauszufinden. Das werde ich. Aber wo finde ich den Friedhof? Sprich mit dem Novizen Talas. Er kennt den Weg. Möge der Schläfer dich behüten.